Schlösser auf! Schlösser auf! Schlösser auf! Schlösser! Schlösser ohne Zahl! Wenn du bist, die Böse! Wenn die Böse, böse Beule, will ich schließen, schließen an zu Zahl! Will ich schließen, will ich schließen, will ich schließen! Will ich schließen? Will ich schließen?